1. Jahwe sprach zu Mose und Aaron und gab ihnen folgend Anweisung. 2. Dies ist die gesetzliche Vorschrift, die Jahwe erlassen hat, sage den Israeliten, das sie ein makellos, rotfarbig ku wan korperlichen Fehler bringen sollen, die noch nie ein Joch getragen hat. 3. Dies ku sollen sie dem Priester Elisa übergeben, der sie dann vor das Lager führen und in seiner Gegenwart schlachten lassen soll. 4. Danach soll der Priester Elisa etwas von ihrem Blut mit seinem Finger nehmen und es siebenmal in Richtung der Vorderseite des Offenbarungszeltes springen. 5. Anschließend soll die Kuh vor seinen Augen vollständig verbrannt werden, einschließlich ihres Fetts, Fleisches, Bluts und ihres Mists. 6. Der Priester soll jedoch Zedenholz, Isop und Karmesin nehmen und dies in das Feuer werfen, in dem die Kuh verbrennt. 7. Danach muss der Priester sein Kleider waschen und sich baden. Erst dann darf ins Lager zurückkehren, bleibt aber bis zum Abend unrein. 8. Ebenso muss die Person, die Kuh verbrannt hat, ihr Kleider waschen und sich baden, auch sie bleibt bis zum Abend unrein. 9. Ein reiner Person soll die Osche der Kuh sammeln und sie außerhalb des Lagers an einem reinen Ort aufbewahren. Dies Osche dient der Gemeinde Israels als besten Teil für das Reinigungswasser, sie ein Sündopfer darstellt. 10. Die Person, die Osche gesammelt hat, muss ebenfalls ihr Kleider waschen und bleibt bis zum Abend unrein. Dies Vorschrift gilt dauerhaft für die Israeliten und die Fremden, die unter ihnen leben. 11. Jeder, der ein menschlich Leiche berührt, wird für sieben Tage unrein. 12. Dies Person muss sich am dritten und am siebten Tag mit dem Reinigungswasser in Sundigen, wieder rein zu werden. Wenn sie sich jedoch nicht und diesen Tagen entsündigt, bleibt sie unrein. 13. Wer ein Leiche berührt und sich nicht entsündigt, werden reinigt die Wohnung Jahwes und muss aus Israel ausgeschlossen werden. Da kein Reinigungswasser auf ihn gesprengt wird, bleibt sein Unreinheit bestehen. 14. Die folgende Regelung gilt, wenn jemand in einem Zelt stirbt, jeder, der das Zelt betritt oder sich darin aufhält, wird für sieben Tage unrein. 15. Ebenso wird jedsofern gefasst, das nicht mit einem festgebundenen Deckel verschlossen ist, unrein. 16. Des Weiteren wird jeder, der im Freien Feld einen Ermordeten, einen Verstorbenen, ein Gerippe oder ein Grab berührt, für sieben Tage unrein. 17. Für ein so veren reinigte Person soll man Osche vom verbrannten Sundopfer nehmen und in einem Gefäß frisches, fließendes Wasser darüber gessen. 18. Danach soll ein reiner Person Isop nehmen, in das Wasser torchen und damit das Zelt, all darin befindlichen Gerät und Personen besprengen. Ebenso wie denjenigen, der ein Gerippe, einen Ermordeten, einen Verstorbenen oder ein Grab berührt hat. 19. Die reine Person muss den unreinen am dritten und am siebten Tag besprengen, wodurch die Reinigung am siebten Tag vollzogen wird. Anschließend muss der gereinigte sein Kleider waschen und sich baden, am Abend wieder rein zu sein. 20. Wenn jedoch jemand unrein wird und sich nicht entsündigt, muss dies Person aus der Gemeinschaft Israels ausgeschlossen werden. Denn sie hat das Heiligtum Jahwes waren reinigt, da kein Reinigungswasser auf sie gesprengt wird, und bleibt somit unrein. 21. Dies Vorschrift soll für you kein dauerhafte Satzung sein. Wer das Reinigungswasser sprengt, muss sein Kleider waschen, und wer es berührt, wird bis zum Abend unrein. 22. Als, was die unrein gewordene Person berührt, wird ebenfalls unrein. Ebenso wird jeder, der dies Person berührt, bis zum Abend unrein.